Guck mal. Da musst du näher höher an deinen Mund. Dein Mund ist direkt unter der Nase. So. So ist doch gut. So? Guck mal, ich hasse meins ein bisschen schief. Aber du hast deins gar nicht im Mund, nee. Ja, hab halt auch so eine geile Stimme. Jetzt sieht's gut aus, guck mal, da bin ich zufrieden. Okay, da bei dir scheuert's aber auch ganz schön nach unten raus. Na, das sind halt die Emotionen. Die was? Die Emotionen in der die Stimme. Emotionen. Adoptoren. Emotionen. Sag, kennst du einen Radio-Jingle, der besonders nervig ist? Alle Radio-Jingle sind besonders nervig. Nee, aber es gibt richtig, richtig hervorstehende. So wie ab in den Urlaub. Also, nicht? Oder die neue 177. Carglass repariert. Oh, der ist super nervig. Das ist so ein Peak. Gerade gibt es auch einen, aber ich weiß gar nicht, um was es da geht. Aber irgendeine Creme oder irgendwas. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Oh, das sind doch alte. Ich glaube, was kommt denn heutzutage? Ich höre halt gar kein Radio mehr. Ja. Das kann aber 100 Pro kommt immer noch. Seitenbacher. Seitenbacher. Da gibt es ein lecker Müsli. Lecker. Oh, Kalle, hast du das schon gehört? Seitenbacher. Kalle, da gibt es doch jetzt auch eine Öle. Ah, Öle von Seitenbacher. Oh, boy, Alter, das ist lecker. Aber wie man das so im Ohr hat einfach. Das ist so. Das ist halt einfach, weil das der Chef war von denen. Es war irgendwie so. Oder ist immer noch der Chef. Das ist der Seitenbacher-Chef. Der Seitenbacher-Chef. Der hat gesagt, er hat keinen Bock, Geld auszugeben für Werbung. Ich mach das. Er macht selber. Seitenbacher. Lecker. Hast du Seitenbacher schon mal im Laden gesehen? Ja, ich glaube schon. Weil es hat auch so eine ganz hässliche Verpackung. Echt? Ja. Seitenbacher. Weil der auch so kein... Check das mal kurz. Wie ist der Schriftzug? Was ist das für eine Schriftart? Eine hässliche Schriftart. Die ist so weiß auf rot, glaube ich, oder rot auf weiß. Seitenbacher, Seitenbechet. Sieht nicht cool aus. Seitenbecher, nein. Seitenbechern. Seitenbacher. Seitenbacher Werbung. Seitenbacher Riegel. Seitenbacher. Weißt du, was die Riegel sind? Was sind die Riegel? Lecker. Ist halt so ein bisschen oldschool. Hier, Nudle. Ich find's super hässlich. Müsli. Auch hässlich. Du bist hässlich. Ach, Patrick. Riegel, Seitenbacher Proteinriegel. Lecker. Ja, ich find's jetzt nicht hässlich. Seitenbacher. Bisschen wie sagt man? Konservativ. Sagt man doch, oder? Bisschen schwäbisch. Ja. Wieso immer übertreiben? Halt wieso Flammen auf die Verpackungen, bunte Würmle und bunte Würmle. Hahn. Bunte Würmle, Flammen und Hähne. Wo siehst du das? Ja, bei Chips sind so Flammen drauf für die Barbecue-Style und bei den, da gibt's doch von Trolli die bunten Würmchen. Da sind bunte Würmchen drauf. Ja, gut, aber da passt's ja auch. Ja, und was mache ich auf Müsli drauf, Müsli? Ja, so eine ansprechende Verpackung, wo so eine Müsli-Schale ist und dann ist das Müsli das... Fällt da so rein, aber und auf der anderen Seite fast schon wieder raus und so. Nee, guck mal, du siehst das Müsli ja. Das ist mir egal. Ich will, dass die Milch da rein. Das Fensterletter rein. Nee. Doch, guck mal. Da wo. Jetzt scroll ich weg, damit ich es nicht sehen kann. Hier, guck mal. Da in das Fensterletter rein. Da könntest du eine Müsli-Schüssel reinmachen, wo so das Müsli rein und so eine nette Frau im Hintergrund, die lacht und das Kind lacht. Ja, und sie essen das so. Aber so ein Fensterle ist ja gut, da fühlst du dich nicht verarscht, weil du siehst genau, was drin ist. Aber du könntest es trotzdem so ausschneiden. Nee, dass aber auf dem Fensterle ist ja der Hof drauf. Oder was? Ja, nee, da auf dem Fensterle ist ein Fensterle. Nein. Aber man könnte ein Fensterle machen. Nee, aber da ist doch so ein Label drauf. Weißt du, auf dem Label? Was sieht man da? Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Bergsteigermüsli ist das berühmteste Müsli. Aber jetzt zeig mal. Ja, guck, da wo der Berg ist, wenn du da... Nicht so nah ans Mikro, Kerl, nur Seitenbacher. Da geht's mit mir durch. Komm runter, Peiner. Wenn du da, wo der Berg, wo man den Berg sieht, ja. Wenn da die Müsli-Schüssel ist, wo das Müsli reinfällt. Ja, das wäre cool. Dann liegt so eine Traube daneben, Salami. Wenn ihr das hört, Seitenbacher Boys, dann meldet euch, die kriegt mal ganz günstig hier die Idee, die ist jetzt schon patentiert. Ja, wir machen es auch kostenlos. So. Wir machen es auch kostenlos. Weißt, du kannst ja Dinge kostenlos machen, aber halt auch noch besser. Und dann machen wir unsere Werbung drauf. Carstens und empfohlen von Carstens und Crusoe. QR-Code, Instagram. Seitenbacher. Alter, wenn wir auf dem Seitenbacher Müsli. Seitenbacher Fame, hey. Seitenbacher Müsli. Das ist die Seitenbacher Money. Von Seite. Jetzt haben wir es schon so oft gesagt, jetzt könnten wir uns auch Geld dafür geben eigentlich. Unbezahlte Werbung, muss man an der Stelle noch sagen. Ja. Bisher. Ja. Kann ich sagen, ich mag es nicht, ich finde es scheiße. Es gibt auch andere Müslis von das weiß jeder, Kellogg's. Das ist keine Werbung. Oh. Aber das kann man immer noch rausschneiden. Nee, machen wir nicht. Es bleibt alles so, wie es ist. Und da ist nichts dran rütteln. Sehen Sie mal hier. Es ist Obst. Seitenbacher. Es ist Seitenbacher im Seitenbacher Haus. Im Haus. Du Oberdecker. Oberdecker. Ich liebe so Videos. Halt, stopp. Was ist deine Top 3 Videos, die man immer wieder angucken kann? Oder Top 5, je nachdem, wie viele du hast. Ich tue es mal auf Top 3 runterbrechen. Ja, ja, also ja. Soll ich von 3 zu 1? Ich mach 3, du machst 3 und dann mach ich meine 3. Aber von 3 zu 1. Also, yes, yes. Okay. Welche 3 kann man immer wieder angucken? Auf Platz 3 ist das I'm so stoked, my dude. Muss ich dir zuschicken, das ist ein sehr witziges Video. Da wird das ist einer, Platz 3. Ja, da wird einer interviewt in so einem Skatepark, ist es, glaube ich. Ja. Und der hat so eine ganz kleine Brille an. Okay. Und der sagt irgendwie so, die fragen ihn, wie er den Skatepark findet oder so. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber es ist eines meiner Lieblingsvideos. Und er sagt halt eben so, I'm so stoked, my dude. Das ist so gut. Auf Platz 2 ist eindeutig, das Video heißt, glaube ich, nur Ice Cream. Das sind so zwei Kinder, die sitzen so am Essenstisch und werden von der Mutter gefilmt und essen beide irgendwie so ein Toast mit Bohnen drauf, so ist, glaube ich, eine englische Familie oder so. Und dann fällt das Brot runter und dann fängt er an zu heulen und dann hört man im Hintergrund die Sirene vom Ice Cream Truck, die fahren ja so durch das Viertel und dann schreit das andere so los, oh, die Ice Cream und rennt so los und dann fällt er voll vom Stuhl runter. Das sind so Events, die passieren einfach so nacheinander. Das ist super witzig. Super witzig. Und Platz 1, definitiv, immer wieder, schaue ich mir so oft an. Ist auch in meiner Favoriten-Playlist auf YouTube enthalten. Das ist der Posauner, der während dem Posaunenchor in seine Posaune niest. Das ist so ein gutes Video. Das ist einfach so in so einer Kirche gefilmt, volles Haus, irgendein Orchesterkonzert und er niest halt einfach in die Posaune rein. Dann macht so riesig. Das ist so nice. Oh boy, danke. Das kommt so völlig aus dem Nichts. Und das ist richtig schön. Weil das auch mal eine Liste wieder, wie bei den Animes. Ich glaube, die haben sich sogar Leute angeguckt. Eine Playlist, meinst du? Eine Playlist auf YouTube. Okay. Yes. Was ist deine Top 3, Patrick? Top 3, also von mir, auch mit Platz 3 beginnend, ist ganz klar nicht so tief, Rüdiger. Ein All-Time-Classic. Also die Kapriolen. Bitte keine Kapriolen. Hast du das gesehen? Das war kein Meter. Kein Meter. Da in den Heuballen, das war kein Meter. Gerade dort. Gerade an diesen Ballen dort. Hol ihn rein, gib mir das Steuer. Und wo ich mich bis heute frage, ob es echt ist oder ob es fake ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es viel zu witzig dafür, dass es echt ist irgendwie. Ja, aber ich finde es witziger mit der Vorstellung, dass es nicht. Deswegen ist mir selbst, wenn es echt wäre, ich finde es einfach an sich so ein gutes Video. Ja. Und dann kann man das einfach mal so stehen lassen. Aber meinst du, es sind Vater und Sohn oder irgendwie Geschwister oder Freunde? Ich glaube, es sind Vater und Sohn. Ja, aber das der Rüdiger ist der Vater. Der hat, glaube ich, so ein Modell. Nee, der Rüdiger ist der Sohn. Ach, der Rüdiger ist der Sohn, genau. Ja, der filmt, ist der Vater, glaube ich. Ja. Aber der fliegt, glaube ich, auch in einem anderen Video. Naja, ist ja egal. Auf Platz 2 ist der Eisfuzzi, oder wie das Video heißt, Kackbuhnrennen. All-Time-Favorite. Wenn man testen muss, ob man Internet hat irgendwo, weil man irgendwie mit dem Beamer irgendwas gucken muss und so, dann als erstes immer der Eisfuzzi rein. Dann weiß man, ob die ganze Technik funktioniert. Und man hat direkt was zum Lachen. Und auf Platz 1 dann die Steigerung vom Eisfuzzi, das ist dann der Catch-the-Ice-Dude. Klassiker. Von Anfang bis Schluss ist es witzig. Vor allem die ganzen Phrasen am Anfang, die sind überragend. Willst du nicht erstmal filmen? Nicht, dass nachher zu hart ist. Ja, dann springt er da halt rum. Fuck the fucking world. Fuck the fucking world. Süßgül. Ja, und damit nach Uppsala. Nach gefühlten. Wo weit sind wir? Bei 15, aber am Anfang haben wir ein bisschen. Gab es ein bisschen Stress. Dann nach 10 Minuten. 5, 12 Minuten. Herzlich willkommen hier zu Carsten Sonnengruso, dem Ayran-Podcast mit Jufka. Viel Ayran drin. Andersrum, dem deutschen Jufka-Podcast mit Ayran. Das sagen wir jetzt. Weiß ich nicht. Nee, das ist meine Stimme gerade voll gejumpt. Komisch gewesen. Weiß ich nicht. War ein bisschen unangenehm. Wenn wir das uns schon auf die Flaggen schreiben, wie wir festgestellt haben. Hast du geändert? Ich habe es geändert. Ich habe es sogar gepostet. Ich glaube, ich habe es gepostet. Ich bin mir nicht sicher. Da ging ja richtig was diese Woche. Gab es was zu sehen auf Instagram? Alter, ich bin gerade so hart am Struggle mit Instagram. Ich muss für die Band auch den neuen Insta-Feed ballern und dann noch nebenher unseren Insta-Feed. Das sind mir ein bisschen zu viele Füße. Aber lol. Aber hört deine Band nicht auch unseren Podcast? Der Viktor. Der Viktor. Liebe Grüße, Viktor. Und wieso entscheidet er sich dann für dich? Was? Wieso entscheidet er sich für dich? Als Social Media Beauftragter. Das ist eine gute Frage. Das ist wohl hervorgestochen mit deiner Kompetenz. Alle anderen noch schlechter im Social Media Games. Nee, keine Ahnung. Was ich halt machen kann. Ja, dann gibt's jetzt professionelle Action von dir, habe ich gehört. Ja. Also können sich die Leute auch was gefasst machen? Nee. Willst du nicht zu krass halten? Nee, ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann, Patrick. Das ist eine gute Einstellung. Das habe ich gelernt. Nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich gebe mein Bestes, aber so viel gibt unser Feed ja auch nicht her. Ich meine, wir machen halt jedes Mal ein Bild zur Folge. Ja, du müsstest filmen. Du bist ja gegen die lustigen Bilder. Ja, im Ding, ja. Genau, nicht in der Story. Als ob ich jetzt anfange, in der Story irgendwelche Zeug schreiben. Patrick. So funktioniert das. Wir machen das Profis. Lass doch mal für eine Woche die Rollen tauschen. Ja, okay. Lass doch mal. Sollte man nicht machen, ja. Ich darf dir so gar nicht helfen und du mir so gar Gott, nicht. Oh Gott. Das geht, glaub ich, nicht. Dann landet die einlesen. Dann landet die Folge nicht da oben. Doch, vielleicht, aber halt in richtig schlechter Qualität. Ja, so alle Regler falsch eingestellt. Alles übersteuern, versteht kein Wort. Super. Das ist die Qualität, die ich will. Ja. Vielleicht bleibt lieber alles so, wie es ist. Halt, stopp. Ich habe noch was anzufügen zu letzter Woche. Ah, nee, lieber nicht. Ah, doch. Zu letzter Woche? Ja. Gab es Feedback? Nö. Haben wieder Scheiße erzählt. Nee. War alles richtig, was wir erzählt haben. Das kommt von mir. Die Anfügung kommt von mir. Ach so, oh Gott. Weil ich habe ja erzählt von diesem Amazon-Dude, der so nice reagiert hat. Es hat wirklich super funktioniert. Das Ding kam an und ich habe keinen Cent mehr gezahlt. Und dann wurde mir eine Bewertung zugeschickt. Also nicht eine Bewertung, sondern eine Möglichkeit, ihn zu bewerten. Und dabei habe ich gesehen, dass der Dude einfach Erwin Rommel heißt. Wieder Erwin Rommel. Wer ist Erwin Rommel? Der Wüstenfuchs. Kenn ich nicht. Keine falschen historischen Fakten erzählen. Der Chef des Afrika-Korps unter Hitler. Okay. Der hat die Afrika-Einsätze in Afrika geleitet. Okay. Der hat die SA und die SS nach Afrika geführt. Der heißt so. Der ist Erwin Rommel. Und mein Amazon-Dude hieß auch Erwin Rommel. Verrückt, hätte man eigentlich gedacht, dass manche Namen irgendwie verschwinden. Vor allem, dass sie genau so, der exakt gleich geschrieben und so. Ich weiß nicht, ob es so ein witziger Gag von Amazon ist, um ihre Mitarbeiter zu verschleiern, dass sie einfach so Fake-Namen raushauen. Aber wieso den? Weiß ich wieso auch. Wieso nicht Max Mustermann oder so? Dass er einfach wirklich auch Erwin Rommel heißt, hat mich ziemlich fasziniert. Shoutouts an Erwin Rommel, falls du unseren Podcast hörst. Ja. Ja, ich wollte auch was sagen. Das war das. Was willst du sagen? Das war das. Und zwar mit dem Amazon Smile, ich habe es mir auch eingerichtet. Jo. Und ich habe vom DigiSon erfahren, dass man da auch hier direkt was in der Gegend unterstützen kann. Ah, ja. Und stimmt. Zwar die Lebenshilfe hier in Backnang. In Bagene. Und anscheinend funktioniert es so, dass die Organisation das irgendwie mit Amazon abklären müssen, dass sie von denen halt auch die Spenden erhalten, weil wenn sie das nicht machen, wenn da irgendwas schief läuft und das halt nicht richtig abgebucht wird oder sowas, dann geht es einfach an irgendein allgemeines Projekt und es wäre ja schade drum, wenn ja. sich das Leute schon rein. Also er hat allgemein, das weiß ich so rein, kannst ja laufend ändern auch. Ja, schon, du kannst immer zwischendrin. Kannst ja. im Endeffekt für jede Bestellung was anderes nehmen, glaube ich. Ja, dann habe ich erstmal fleißig Sachen bestellt, damit da auch was bei rumkommt. Alles wieder zurückgeschickt. Wenn du was bestellst und die Spende wird an die jeweilige Organisation weitergeleitet und dann schickst du zurück, manche holen sich dann die Spende auch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob an die Spende eingeht, vielleicht erst nach dieser Rückgabefrist. Na, wahrscheinlich nach einem Jahr, wahrscheinlich immer so eine Jahresrechnung oder Halbjahresrechnung. Genau sein, ja. Aber wenn du genau Frucht. Den Punkt abpasst, genau 2 Tage vorm Ende der Frist, ja, dann ist schon drüben. Für 50.000 Euro bei Amazon Sachen bestellst, dann gehen die Spenden alle rüber und dann schickst du alles zurück. Alter. Aber du weißt ja gar nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, ich mache eine Organisation auf. Die das macht. Das ist der Trick. Solche Tricks muss man finden, Patrick. Solche ja. Tricks. Wie der eine Dude, der sich so irgendwie, was waren das für Tracks auf Spotify, die genau die relevante Dauer hatten, dass es Moneten gibt. Ah ja, ja, ja. Na, da sind ganz viele solche Lieder gemacht. Und die machen das immer noch. Und die reingeballert und dann mit so Bots einfach das die ganze Zeit abspielen lassen und generiert damit einfach Geld. Ja. So krass. Aber anscheinend läuft es ja im Moment so bei der ganzen Deutschrap-Musik, gerade in den Charts auf Spotify, da hat der Typ einfach so ganz viele Accounts gehackt, in Anführungszeichen, also hat einfach die Kenndaten, das war ja bei deinem auch mal so, und dann hat er halt eine Playlist gemacht und alle, die von ihm halt, von denen er Geld bekommt, sind Lieder drin und dann pusht er die halt die Klicks und die mit den Klicks kriegen die ja direkt Geld von Spotify. Das, was ich meinte, war so ein Typ, ja, der hat einfach... Ja, ich hab schon verstanden, also, so. Ja. Weil er halt keine Musik gemacht hat, sondern einfach nur 30 Sekunden nichts und das hochgeladen über Dienste auf Spotify. Mann, einfach rasselt. Einfach Geld generiert. Dann einfach Geld gedruckt, so kann man so sagen. Ja. Das ist krass. Und solche Tricks muss man finden. Und ich glaube, der Amazon Smile-Trick. Und du tust was Gutes. Ja, mit Vordergründen. Ich weiß ja, deine eigene Organisation dann, die. Ach so. Was wäre das für eine Fake-Organisation, die du gründen würdest? Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht betiteln wir uns einfach als Seelsorge-Podcast. Oh, und ja. Dann ist es eine gute Organisation. Dann so. Kaufen wir für 100.000 Euro Swarovski-Diamanten. Die teuersten Sachen bei Amazon schicken sie dann wieder zurück und kriegen einfach Geld. Kriegen Geld dafür. Ich wollte es jemand auf Arbeit zeigen, dass du ja einfach im Browser die ganzen Zahlen, wo da stehen, oder die Texte einfach abändern kannst. Dann habe ich gedacht, ja, such was ganz Teures so, dass du dann das ganz billig machst und es dann witzig so. Und dann habe ich gedacht, ja, nehme ich einen, gebe ich Swarovski ein, scroll so ein bisschen, da kommt ein Swarovski-Yoda, eine Yoda-Figur von Swarovski, kostet irgendwie so 150 Euro oder sowas, und da habe ich das so für 8,13 Euro reingemacht, dann kommt von hinten so ein Kollege, oh, das kostet nur 8,13 Euro, das ist aber günstig. Aber so rechts, wo man bestellt, steht noch so der Originalpreis, oder die. Ja, wie ändern wir das ab? Drückst F12, ja. Dann klickst ganz, dann kommt so eine Konsole, und dann drückst ganz links oben, ist so ein Mauszeiger und dann klickst du das, was du ändern willst und dann wird es rechts markiert, dann klickst du da rein, kannst du den Text ändern. Aber, ja. Krass. Kleiner Barocker, mehr Dreck. So machen wir es wahrscheinlich auch bei verflixte Zahlen. Ja, ich glaube auch. Verflixte Zahlen. Wie heißt die? Verflixte Klicks. Ja, aber das andere, aber das andere mit Amazon. Preise, wo sie Preise raten. Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Sehr, sehr zu empfehlen wäre der YouTube-Sendung. Verflixte Klicks. Florentin Will und der andere. Und die raten. Der andere. Die raten, wie viele Klicks ein YouTube-Video hat. Und da kommt halt alles. Das ist super witzig. Aber das mit Amazon finde ich noch witziger, weil da gucken sie immer so, oh, das ist ein Schaukelpferd. Wie groß ist das denn? Weil es Was haben die anderen Leute gekauft? So Bewertungen, können sie alles lesen, nur überall, wo Preis steht, sehen sie es halt nicht. Und dann, der näher dran liegt, gewinnt halt richtig gut. gutes Game. Sich da immer so zusammenreimen über die Dinge, die auch noch gekauft wurden und so. Ah, dann kann es nicht so teuer sein, sonst ist es ja bei 500 Euro, das kann doch nicht immer zusammengekauft werden und so. Das ist richtig gut einfach. Ja, soll ich noch ein bisschen was von der Social Media erzählen? Ja, wenn du was hast. Ja, natürlich. Ja, ich warte, das, hau mal rein. Was glaubst denn du? Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Und zwar, oh shit, hat es rausgelöscht. Da muss ich ja, ich überbrück mal kurz. Sehr schöne Überbrückung. Schreibt uns immer gerne hier auf Instagram, auf WordPress. Wir haben Feedback bekommen von DJ K. Ah ja. Das ist eigentlich eine witzige Story, fällt mir gerade so ein. Zum Glück habe ich es nicht vergessen. Zwar hat er reagiert, der hat unsere Folge, ich weiß nicht, wie der drauf kommt. Vielleicht durch die Hashtags. Das kann gut sein. Hashtag, hast du einen Gehashtagger? Ich habe einen Gehashtagger. Hast du ihn auch verlinkt in dem Bild? Nee. Ja, ist ja auch egal. Nee. Auf jeden Fall hat er da ein bisschen Feedback gegeben. Also wenn euch das interessiert, was... Also er hat eigentlich auf die Fragen, wo wir uns gestellt haben, aber keine Antwort wussten, wo wir halt Vermutungen aufgestellt haben, hat er ein paar Antworten gegeben, hat direkt ein bisschen Werbung gemacht, hat auch erklärt, was die Lieder... wann es erstanden ist und so. Also wenn ihr da irgendwie das nachlesen wollt, wir mussten die freigeben, die Kommentare mussten wir alle bestätigen. Deswegen, irgendjemand hat mal geschrieben, wo ist Folge 21 hin? Ja, das war aber 30 Tage nicht beantwortet, deswegen wurde es einfach gelöscht von WordPress und ich kann das auch nicht mehr zurückholen, deswegen keine Ahnung. Wer hat das geschrieben? Ich weiß es nicht. Genau, jetzt könnt ihr auch da schreiben. Jetzt wird es direkt freigeschaltet. Ja, aber macht lieber auf Instagram. Macht lieber direkt auf WhatsApp. Oder das. Ruft uns an. Ruft uns einfach an. Ihr könnt euch auch, uns auch gerne mal während der Folge anrufen, zum Beispiel jetzt. Wenn ihr es hört, ruft uns doch jetzt einfach mal an. Ja. Ruft uns doch jetzt einfach mal an. Das wäre witzig. Das wäre richtig witzig. Dann wissen wir, wann wie viele Leute unsere Dinge ruft anhören. Euren Lieblingspodcast aus diesem Podcast. Ach, fick dich, Patrick. Wir müssen jetzt lieber Battle machen, dass die Leute auch animiert sind. Irgendwas. Ja, dann ruft den Lieblingspodcast an. Und dann zähl mal. Nennt das Codewort. Eins. Spezi ist geil. Eins. Was ist geil? Spezi. Spezi ist geil. Spezi ist geil. Ja, Spezi ist geil. Ruft uns an, sagt einfach nur Spezi ist geil und legt wieder auf. Und dann, oh, nee, ich will schon mit den Leuten reden. Ja, okay, ihr könnt auch mit uns reden, aber die es wirklich nur für die Wertung nur des Lieblingspodcasters. Was mit denen, die uns hören und nicht unsere Nummern haben? Oder ja, dann machen wir beides. Leute, die jetzt mich lieber mögen, aber deine Nummer nur haben. Das kommt wahrscheinlich ziemlich häufig vor. Dann können sie mich anrufen, nicht das Codewort sagen, nach deiner Nummer fragen und dann können sie bei dir anrufen. Oh ja, das ist sehr gut. Um nach meiner... Nein, die haben sie schon. Und wenn sie gar keine Nummer haben... Oder keine Meinung. Nee, keine Meinung gibt's nicht. Keine Meinung gibt's nicht. Wir sind hier nicht in einem meinungsfreien Land. wenn ihr gar keine Nummer habt, dann schreibt ihr uns auf Instagram einfach entweder für Patrick, Spezi ist geil, oder für Willi eine 1. Okay. Und dann wissen wir. Das funktioniert sowas. Outet euch, Leute. Aber würde uns freuen. Am besten jetzt kurz die Folge unterbrechen. Auch wenn ihr gerade Auto fahrt rechts ran, macht es kurz, sonst vergesst ihr es, weil jetzt kommen noch 30 Minuten interessante Barry White Musik, deswegen habt ihr es bestimmt danach vergessen. Deswegen macht's lieber jetzt. Macht's lieber jetzt. Also wir geben euch kurz 5 Minuten. Also ab jetzt. Und das immer wieder. Ja, hallo. Hoffentlich habt ihr das jetzt auch befolgt hier. Ja, der Gewinner bekommt dann auch noch was Schönes. Genau. Wir verlosen immer noch einen Amazon-Gutschein. Oh ja, stimmt. Aber den gibt es beim großen Finale. Wenn er bis dahin nicht gefunden wird, gibt es beim großen Finale. Genau. Also er ist immer noch im Umlauf. Genau. Also zu Social Media. Ich hatte 3 Fragen gestellt. Zum einen, ob die Leute uns zustimmen können, dass wir da... deutsche Jufka-Podcast mit Ayran sind. Was könnte man sagen, ob man das gut findet? Ich habe Döner mit Ayran-Podcast hingeschrieben, aber das ist falsch. Ich habe die geschrieben, als ich es gehört habe. Wir sind ein deutsche Jufka-Podcast mit Ayran. Ja. Okay, dann muss ich es noch ändern. Aber auf jeden Fall haben uns 100% der Leute zugestimmt. Das gut ist? Dass wir das sind. Ja. Nice. Danke. Wie viele Leute haben da mitgemacht? 3. Sehr gut, Leute. Ihr seid die Fam hier. Ihr seid die Crew. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hatte gefragt nach der technischen Leitung, ob sie ganz okay so ist oder ganz nee so. und Zwei Leute haben für ganz Neso gestimmt und vier für ganz Okeso. Also, Patrick. Ja. Kann ich mir mal auf die Schulter klopfen hier. Und ich weiß, wer für ganz Neso gestimmt hat. Das sage ich jetzt hier aber nicht. Ich schicke nur liebe Grüße raus an die Person. Danke. Sind die in deiner Crew? Die eine bin ich, das kann ich sagen. Oh, das ist Verfälschung, das habe ich nicht gemacht. Also effektiv hat nur einer gegen dich gestimmt. Das ist okay, damit kann man leben. Aber ich gucke das danach und entfolge den dann auf Facebook. Kein Problem hier an der Stelle. Ich kann mit Kritik gut umgehen. Pisst euch alle. Ja, dann hatte ich noch gefragt, wie die Carstens und Grusso die Verschwörungstheorien so findet, generell. Yes. Und 100% haben mit Nice abgestimmt. Und haben, warte, jetzt ist eine Sekunde, es haben ganze 8 Leute teilgenommen. Jo, also, das ist sehr gut, wenn man sich dafür die Mühe macht zu drücken. Und da hatte ich im selben Zug noch gefragt, was denn die interessantesten Verschwörungstheorien für die Herrschaften, Damen und Herren sind. Und dann wurde 9-11 zweimal genannt, Echsenmenschen und Area 51. Also müssen wir die jetzt auch abarbeiten, oder? Weiß ich nicht. Ich würde lieber Playboy 51 abarbeiten. Nee, wir können ja, also 9-11 haben wir ja schon oft ein bisschen was drüber gesprochen. Also eher ich habe da drüber gesprochen. Du redest auch da generell sehr gern drüber. Bin aber ich auch dieser Meinung, man weiß es nicht. Nee, aber Verschwörungstheorien habe ich nie was gegen. So. Ja, ist schon interessant so. Man muss halt nur unterscheiden, wo es eine Verschwörungstheorie ist und wo es die Wahrheit ist. Wenn man jetzt zum Beispiel über die Deutschland GmbH spricht, die BRD GmbH, dann weiß man ja eindeutig, dass die Wahrheit ist. Da ist dann keine Verschwörungstheorie mehr. Okay. Oder dass im Kern des Nordpols die Echsenmenschen leben. Ah, da sind die drin. Da sind die drin. Aber dann ist die Welt eine Kugel. Nee, die Welt ist eine Scheibe. Und aber wie kannst du dann einen Kern haben? Das ist so ein bisschen drunter. Das ist ja keine so eine Papier. Und drüber ist eine Kuppel. Nee, drüber ist nichts. Drüber ist der Himmel, so wie man sieht, aber drüber ist, da kommt halt nichts mehr. Und außenrum ist auch Eis. Crazier. Ja. Ui. Und das Ganze wird von den Illuminaten natürlich überwacht. Die bestimmen, was so abgeht. Über die Echsenmenschen. Über alles. Über alles. Ja, auch über die Bilderberger. Viele denken, die Bilderberger sind die, die entscheiden, aber die Bilderberger, die sind nur so die Untertanen von den Illuminaten. Okay. Ja, ja, gut, dass sich einer in dem Thema auskennt. Verschwörungstheorien. Gut, dass sich einer in dem Thema auskennt. Da können wir richtig gut dann einen Dialog führen. Können wir drüber diskutieren. Ich hätte noch eine einfache Frage für dich. Ja. Wenn es von dir alles war, von der Social Media. Ja, sehr gut. War alles. Wie ist dein Social-Media-Jingle? Mein Social-Media-Jingle? Ja. Wie meinst du? Also, ja, willst du, dass wir da einen reinmachen, immer wenn das kommt? Können wir machen. Lass uns doch einfach mal einen basteln. Basteln wir einen. Genau. Social-Media. Yeah. Ich habe eine Frage, ich habe mich gefragt. Der muss dann aber kommen, sorry, dass ich unterbreche. Der muss dann kommen. Das ist zum dritten Mal eine Überleitung. Am Anfang und am Schluss von der Rubrik. Der wird so reingechingelt und rausgechingelt. Da ist so ein funky Bass drin. So. Social Media. Weil ich dich gerade unterbrochen habe. Ja, dann brech mich ruhig nochmal. Okay, dann mach weiter. Ja, aber... Würdest du lieber ganz leicht frieren oder ganz leicht schwitzen? Auf Dauer? Also wie lang? Ja, also es gibt ja genau die Mitte. Da musst du nicht schwitzen und nicht frieren. Wo man normal ist. Da passiert keins von den beiden Fällen. Der Normalzustand. Ja, weiß ich ja nicht, ob das normal ist. Ist das schon aber normal? Für dich ist jetzt der Normalzustand ein Schritt in die Richtung oder in die andere Richtung. Also permanent für immer. Permanent für immer im ganzen Leben des Menschen. Ich glaube, dann lieber frieren, so ein bisschen frieren. Weil wenn du ein bisschen schwitzt, dann stinkst du auch immer ein bisschen. Ja. Beim Frieren passiert nichts. Aber das ist immer unangenehm dann so. Immer so ganz leicht. Ja, aber dann haben wir wieder das Prinzip, warum ich den Winter mehr mag als den Sommer. Ja. Du kannst dir einfach eine Decke holen. Ja, kannst einfach dagegen ankämpfen. Kannst einfach irgendwas machen, dass es dir wärmer wird. Beim Kaltwerden ist immer scheiße. Ja. So, ich weiß nicht, so ein Ventilator, wenn du den permanent auf dich richtest, dann wirst du krank oder es ist kacke, es wird zu kalt. Wenn du ihn aber nur rum so hin und her wedeln lässt, dann ist es immer nur kurz angenehm und dann wieder, wenn er wegwedelt, nicht angenehm. Du brauchst immer Strom da dafür. Richtig, deswegen bisschen frieren, ganz, ganz bisschen frieren. Und du? Weiß nicht, ich war eigentlich auch ganz lang so auf dem bisschen frieren Ding. Hab dann mal eine Zeit lang gedacht, wenn du immer so ein ganz kleines bisschen frierst, so, ist auch ein bisschen unangenehm, dann lieber schwitzen. Aber ich glaube, ich tendiere auch eher in die Richtung ein bisschen frieren. Okay. Ist wirklich einfacher. Ja, schon, also, ich weiß nicht, das bisschen schwitzen, wie gesagt, dann müffelt es ja immer so ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen so ein ganz kleiner Müffler. Aber das tut auch gut. Ein bisschen Eigengeruch, dass man ein bisschen definiert ist. Herb riechen, sagt man ja. Ein bisschen herb in der Gegend rumriechen. Ja. Super. Ich würde sagen, wir machen weiter mit... Was? Überleitungskönig. Ja, wollte ich noch was sagen? Nee, aber ich war gerade dran, irgendwie eine Überleitung zu bauen. Ah, okay. Und ich mache einfach. Und dann, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. So, das nächste Thema. Ja, jetzt kommt noch der Überleitungs-Jingle. Dann ist es noch einfacher. Wir jingeln einfach alles. Mhm. Muss man nichts mehr dazwischen rumlabern. Einfach dann wissen die Leute, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das Wetter. Kann mitschnippen beim Jingle. Ein bisschen tanzen so, weil die so ganz catchy sind und so ganz schön. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit. Immer, Patrick. Ich wurde gefragt von Zuhörern. Auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück. Weil die nie Podcasts hören. Teilweise. Also ein paar Leute hören jetzt nur uns und haben noch nie davor Podcasts gehört und gefragt, ja. Ah, okay. Wo ich das höre, damit, weil für die ist so, wann höre ich das? Immer, wenn man eine leichte Tätigkeit macht. Ja. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn man sich auskennt, natürlich nur. Dann beim Putzen zu Hause, Duschen. Beim Kochen, beim Umherlaufen, beim Bohren, beim Umherlaufen. Beim Umherlaufen. Umherlaufen. Wenn du draußen rumläufst, so, von A nach B. Von der Küche zum Wohnzimmer läufst. Beim Waldspaziergang. Wo sind jetzt meine Kopfhörer schon wieder? Du suchst ewig lang die Kopfhörer nur für die 10 Sekunden weg. Ja, nee, so auch nicht. Schon draußen. Aber ich höre auch meistens beim Rumlaufen. Beim Autofahren. Beim Umherlaufen. Nee, ich höre beim Autofahren eigentlich immer. Wenn ich ins Geschäft fahre oder zurück. Apropos fahren. Kommen wir noch zur Musik. Fahren kann man zu. Du hättest sagen können, was kann man denn noch während der Autofahrt machen? Musik hören. Ja, wieso machst du das denn nicht? Weil du schon, apropos fahren, fahren wir zur Musik. Ey, ich fand die gute Überleitung, ich weiß nicht. Die kann man schon bringen. Fahren wir zur Musik. Ja, dann fahren wir da doch jetzt mal hin. Ja, jetzt mache ich weiter. Brumm, brumm. Autotür zu. Jetzt wird da also so Hallo. Klingeln. Ding dong. Ding dong. Ich komme gleich. Oh, was ist das so crazy? Hallo? Hey, hallo, hier ist der Barry. Barry wer? Der Barry White. Ah, das bin ich. Hallo. Hallo. Was suchen Sie hier? Ich mache ein bisschen Musik. Dann. Na, kommen Sie doch mal rein. Ich sing. Super. Bin schwarz. Oh, ich habe vergessen, dass ich blind bin. Danke. Ja, dann ist schon gut, dass ich sage. Kommen Sie doch mal rein. Ja. So ist schon unser Barry, ein ganz sympathischer Kerl. Das sieht man auf dem Cover. Ich finde, das ist ein richtig schönes Cover. Da. Das ist bestimmt seine 100. Best-of-Collection, aber... Nee, aber das ist doch die Ultimate. Ultimate. Jetzt den neuen Ultimate testen. Mit Songs wie Let the Music Play. Let the Music Play. Von Spiel mit Prinz Josi. Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie seine Super Ultimate Collection direkt dazu. Also, fange ich an, fängst du an, ja, wer mag. Du hast dich gerade gemeldet. Ja. Ich habe so anwählen. So ein Zeiger. Ich habe nur vergessen, meine Hand runterzunehmen. Ich wollte dasselbe sagen. Ich wollte das gleiche sagen wie der Thomas. Ich habe mich ein bisschen missbraucht gefühlt, während ich so ein bisschen angefasst. Also, wie wenn er so durch mein Autoradio durchschlupft und mir einen Arsch greift. Okay. Weil so die Mucke, das ist ja schon so die in so Filmen kommt, wenn es schlüpfrig wird. Wenn es schlüpfrig wird. Wenn die Sexszenen kommen. Wenn der Protagonist seine Auserwählte mit nach Hause nimmt und sie sagt, ich schlüpfe noch in was Gemütliches. Und er sagt, okay. Und dann geht er lässig cool an den Schallplattenschrank rüber und ballert die Nadel auf die Schallplatte. Und dann kommt Barry White. Und dann, also, es ist gute Musik, kann man nichts sagen. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, irgendwie, dass eigentlich jedes Lied anfängt damit, dass erstmal so Gedudel kommt und dann kommt er mit seiner "And I love you so". Das ist halt echt so. In dem Moment habe ich mich immer angefasst gefühlt. Da dachte ich so, jetzt sitzt er neben mir und legt mir so seine Hand auf den Schenkel und grinst mich an und sagt mir "I love you so". Das ist echt so. Das fühlt man echt ein bisschen. Das ist ein bisschen so wie so auf dem Rummel jemand, der die Lieder kommentiert. Ich weiß nicht, ich habe es bei keinem Künstler davor, bei keinem anderen Genre je erlebt, dass jemand am Anfang jedes Mal sein Lied so... Jason Derulo. Ja gut, Jason Derulo und Pitbull, also, aber der... Da muss gar nichts kommen. Die haben so eine Catchphrase, die sagen ja so Jason Derulo oder Miss Worldwide. Aber der tut ja immer schon so ein bisschen vorgreifen, was im Lied passiert. Der erklärt ja immer so ganz kurz, so "I never wanna lose you". Und dann kommt so das Lied, wo es darum geht, dass er niemals jemanden verlieren will. Ich so, danke. Okay. Ich höre mir in Zukunft immer nur die ersten 5 Sekunden an. Dann weiß ich, was passiert. So Zusammenschnitte sind TLDR. Und das geht in dem Lied, aber kannst du auch weiter schreiben. Ja, das ist das Abstract am Anfang vom Lied. Ich will jetzt eigentlich nichts mit Herzschmerz. Ich will jetzt eher so ein bisschen... Eigentlich ist es richtig clever, dass da die Leute immer so kurz vorwarnen, worum es geht. Vor allem bei der Ultimate Collection. Vielleicht ist es ja auch nur da so. Das kann schon sein. Vielleicht erklärt er wirklich jedes Lied, wo es herkommt oder warum er es geschrieben hat. So. Aber ja, also an sich ganz coole Mucke. Ich weiß nicht, ich hätte nicht so den... Oh, guck mal, ein Track heißt "Never, Never Gonna Give You Up". Oh. Das ist die Steigerung zum Rick Astley. Hoch 2. Never gonna give. Wie gesagt, also, es ist gute Musik, keine Frage, deswegen ist er auch so berühmt und so wohlhabend vermutlich durch die Musik geworden und so ein großer Künstler. Ich würde nur für mich nicht sehen, warum ich das in meiner Freizeit hören sollte. Ja. Weil es ist halt wirklich so, schwere Nödermucke, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so das, also keine Wertung mit drin, wer es hört, gern, bitte, darf jeder hören. Let the music play. Ein bisschen tanzen kann man auch, meinst du? Ja, das ist klar, das ist ja so Disco-Mucke aber irgendwie hat es für mich immer so den Beiklang, wahrscheinlich durch die Filmindustrie, weil die das halt missbraucht haben. Die haben es halt kaputt gemacht. Jetzt haben es missbraucht. Die haben es immer missbraucht für Sexszenen. Deswegen, ich hab das Album angemacht und dachte sofort, ich bin in so einem Teenie-Film, wo gerade einer seine Highschool-Liebe ballert. Okay. Naja. War schön. Und jetzt noch ein Score. Aber war schön. Ich hatte das Gefühl, aber war schön. 6,5 von 10 geplatzten Kondomen. 6,5. Ja. Das ist okay, ja. Ich würde, glaube ich, sogar nur 6 geben, weil die Lieder... Ey, nice. Jawoll. Ich hätte 69 von 100. Weil's mir zugleich ist alles. Ja, so. Es gibt ein Lied, da kommt zum Schluss noch so ein Gitarren-Solo, aber ansonsten, die fangen immer ähnlich an. Mit Solo an. Ich doch, Patrick. Ja, deswegen ist das auch geil. Deswegen Sex, sonst andere. Sonst andere. Ja. Gibt's noch was zu sagen zum Barry? Ja, was ist dein Fazit? dass alle Lieder okay, gleich sind. Das war mein Fazit an der Stelle. Okay, sorry. Ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil das Problem ist, dadurch, dass die Lieder so gleich sind, tut man nicht mal kurz aufs Handy gucken, um zu wissen, ja, wie hieß denn jetzt das Lied? Ja, ja. Das kann ich, wenn ich das nächste Mal das Album höre, höre ich von da, dann höre ich direkt das geile Lied und vielleicht gefällt mir dann besser was. Und wenn das Album das nicht hat, dann kommt man schwierig rein und dadurch ist halt alles so. Das hat so vielleicht das Ultimate Collection Problem auch, weil das halt, weil vielleicht sind halt die richtig geilen Lieder von dem alle recht ähnlich, weil die Leute die halt feiern, wenn die so sind. Ja. Und dadurch ist es halt ein Brei dann im Endeffekt, das Album. Wahrscheinlich sind auf den normalen Alben voll die Variationen oder so mit drauf. Ja. Aber die kennen wir halt nicht. Dinger schlägt die mal vor. Wer? Dinger oder Apple to Music. Der sagt immer Essential Albums und dann hört man sich die an. Gibt's aber hier nicht. Macht man das so? Das macht man so, da wo der herkommt. Bei welcher Folge sind wir denn heute? 26? 23. 26, ja. 26, ja. Okay. Nochmal ein Aufruf. Falls mir ein Praktikant wendet, lassen wir uns was. Wir haben ganz viele Ideen. Ja, an der Stelle auch nochmal. Macht jetzt Stopp nochmal kurz zum zweiten Mal in der Folge. Jetzt ganz kurz unterbrechen. Wenn Sie jetzt stoppen, können Sie gar nicht hören, was du danach sagst. Dann macht... lass mich kurz ausreden. Lass mich kurz ausreden. Wir brauchen noch ein paar neue Alben, die ihr wollt, dass wir drüber reden. Also wir haben noch ein paar, aber wir brauchen noch einen neuen Melkstoff. Deswegen, wenn ihr wollt, dass wir euer... Macht gleich, wenn ich sage Stopp, schickt uns einen Albumvorschlag per Direktnachricht auf irgendeinem Portal eurer Wahl und wir reden drüber. Stopp. Und da sind wir wieder. Hallo. Hoffentlich haben euch die 5 Minuten gereicht hier an der Stelle. Ja, wir geben genug Zeit. Wir geben genug Zeit. Ja, als nächstes. Ach, wie viel würdest du dem Album geben? 6 hast du schon gesagt. Sag mal, was ist denn los? Alter, im Kopf, ey. Bist du am Arsch? Ich bin im Stress, sage da ganz klar. Gerade raus. Ich bin im Stress. Also als nächstes Album kommt vom Robin, von unserem einzigen Deezer-Nutzer, Deezer-Hörer. Kommt der Vorschlag. Kommt so hart sein, okay. Nee, I Prevail heißt die Kapelle. Die Truppe, sag ich jedes Mal. Die Truppe. Und das Album heißt, glaube ich, Trauma. Oh, das ist das neue vom 29. Yep. March 2019. Hat 13 Lieder. Explicit. Ich glaube, so ein bisschen Metal-Zeugs. Ich. Gut. Hör ich mir an. Prevail. Trauma heißt es noch kurz. Oh, jetzt ruft meine Mutter an, Alter. Während im Podcast. Ich rufe nachher zurück. Ja, das hört's mal. Hallo Mama. Ich rufe nachher zurück. Was machst du denn jetzt? Ja. Yo. Willkommen zurück hier. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie Zeit wir haben dadurch, dass wir so ein bisschen zwischendrin. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Folge. Ja. Zum Durch, weil die anderen waren immer so lang. Wir machen jetzt noch den Lukas der Woche. Ja. Was der uns fragt. Der Frage Lukas der Woche. Machst du den oder mach ich den? Was war das letzte? Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gemacht. Dann schauen wir mal. Das letzte Mal war das mit dem Kühlschrank, oder? Ja, er hat wieder, glaube ich, nicht, oder? Er hat wieder keine eigene Rückmeldung gegeben, von dem her. Ja. Schade. Wir haben gedacht, Zusammenarbeit hätte sich ein bisschen mehr gefestigt. Aber nein. Es war das emotionalste Sportereignis anscheinend. Stimmt. Und das hattest du gefragt, ja? Das habe ich gefragt, genau. Dann war ich doch ganz, ganz locker aus der Hüfte. Damit wir es nicht arg in die Länge ziehen. Welchen Emoji verwendest du bei WhatsApp am häufigsten? Ei! Das ist eine schwere Frage, aber die sind ja global, die Emojis. Warum ist das schwer? Du gehst einfach auf dein Emoji. Ja, schau, aber die sind ja so global, die benutze ich ja überall am meisten. Ja, dann halt generell nicht. Und zwar, nur WhatsApp. Es ist der Finger, das der Löchle. Finger. Echt jetzt? Den benutze ich immer, weil immer, wenn ich Nice sagen will oder okay oder das finde ich gut, mache ich immer den oder da hier. Finger? Nee, dafür habe ich es noch nie verwendet. Okay. Oh shit, Gott, ey. Alter, du bist so unprofessionell. Nachher ist irgendwas los oder so. Was ist bei dir? Bei mir ist der Affe, der seine Augen verdeckt. Oh, bist du ein Affenmensch? Ja, das ist nur den, nehme ich. Nur den? Ja, weil das der... Die Augen. Oh, das ist aber unangenehm. Affe ist. Oder so. Cringy. Ja. Bisschen. Das ist mein Affe. Lukas. Sag du es uns. Was ist dein Emoji? Der WhatsApps. Und Leute, was ist euer Emoji? Der WhatsApps. Der WhatsApps. Der generell ist eigentlich. Generell, welcher steht auf der Platz 1 einfach? Ja. Nur die Platz 1. Schreibt euer Platz 1 Emoji. Schreibt am besten unter die Folge drunter. Dann haben die Leute, die das später anhören, wissen, oh, das ist das bei Daniel, dann mache ich meinen auch noch. Also drunter. Jetzt kurz stopp. Wenn ihr das gesagt habt. Und dann geht ihr in Instagram zu dem Post von der heutigen Folge und macht euren top Smiley drunter. Top Emoji. Stopp. Und das weiter geht's, ey. Jawohl, das klappt aber wie am Schnürchen. Hey, wenn alle Stopps erfüllt werden, dann gibt's aber ein richtiges Big Up an unsere Community. Ja. Leute. Da verteilen wir Gummibärchen beim großen Finale. Da werfen wir in die Menge, wie so Kamelle. Kamelle. Oh, Junge, da habe ich Bock drauf. Das wird was. Dann würde ich sagen, wir verschieben die Googlerei. Ja. Das ist eh eine Frage, die hätte ich nicht in kurzer Zeit beantworten können. Diesmal nicht während der Folge. Alter. Da brauche ich, glaube ich, 3 Folgen, bis ich die komplett beantwortet habe, die Frage. Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen. Irgendwann kommt es vielleicht, beim nächsten Mal vielleicht, aber auch erst. Ich habe eine Dissertation dazu gelesen. Ja, sehr gut, so viel. Sehr gut. So tief bin ich in das Thema rein. Und ich habe immer noch keine Antwort gefunden. Eieiei. Ich habe schon eine Antwort. Ich hätte es heute machen können, aber es hätte halt lang gedauert. Okay. Gut, dann, was gibt's zum... Zum Grußwort des Tages. Zum Grußwort des Tages. Ja, servus. Habe ich noch einen Spruch? Hast du einen Spruch? Ja. Ich hatte schon lange keinen Spruch. Ah, ich habe einen schönen. Soll ich machen? Ja. Und zwar ist der Spruch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ein richtig schöner Spruch. Ja. Den kann man immer so, wenn einer sagt, ah, jetzt bleibt doch eins, haben wir immer noch trunken und so. Und dann sagst du, na... Man soll schön, wenn es am Gesten ist. So schön, und dann denkt er so, da hat er recht. Da hat er recht. Da hat er recht. Mir auch schon mal. Besser wäre ich schon um halb statt jetzt. Statt jetzt. Und jetzt bin ich halt da, wo ich bin. Naja. Mann. Jetzt muss ich aufräumen auf der Party. Wäre ich gegangen, wo der Karl gegangen ist? Das ist nervig auf der Party. Dann gehen wir gleich alle. Dann kannst du uns noch kurz helfen. Wenn du den Moment verschläfst, wo es noch richtig ist zu gehen und so kurz davor, dann bist du 2 Minuten zu lang und dann heißt, ja, jetzt wollten ja eh gerade alle gehen, komm, dann bleibst du noch kurz ein bisschen aufräumen. Du machst die Gläser, das geht fix. Spülst kurz ab. Und du sagst, ich wollte eigentlich nur heim, ich wollte nur ins Bett. Ja. Oh. Naja, deswegen. Geht lieber früher als später. Gut, dann. Ja, sag mal Servus. Servus. Bis zum nächsten Mal. Das lässt es offen, ob wir wiederkommen oder nicht. Dann sagt einer bis zum nächsten Mal und dann sagen wir zusammen Servus. Okay. Also direkt im Anschluss. Ja. Oder wie? Ja, das wird gut oder schlecht, sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Servus.